good morning and another wonderful good morning. Guten Morgen und nochmal einen wunderschönen guten Morgen. I actually decided to continue with 1 Corinthians chapter 3. Ich habe beschlossen, mit 1. Korinther Kapitel 3 weiterzumachen. And it's quite an interesting chapter. Das ist ein ziemlich interessantes Kapitel. Paul is going into a direction that's quite some serious warnings in there. Paulus geht in eine Richtung, die einige ernsthafte Warnungen enthält. So let's learn from the great apostle and from the word of God. Lernen wir also von dem großen Apostel und vom Wort Gottes. Brothers and sisters, when I was with you, I found it impossible to speak to you as to those who are spiritually mature people. Brüder und Schwestern, als ich bei euch war, war es mir nicht möglich, zu euch wie zu geistlich reifen Menschen zu sprechen. I mean, that's not very nice to say. Das ist nicht gerade nett gemeint. What he said in the beginning is much nicer to the saints of God in Corinth. Was am Anfang sagte, ist viel netter, an die Heiligen Gottes in Korinth. Now, look what he's saying now. Schau mal, was jetzt sagt. He said, when I was with you, it was an impossibility to speak to you like I speak to mature people. Als ich bei euch war, war es mir nicht möglich, zu euch wie zu reifen Menschen zu sprechen. Now, if I can't speak to you, for instance, my friend, as a mature person. Wenn ich zum Beispiel zu dir, mein Freund, nicht als reifen Menschen sprechen kann, I have two other options. Habe ich zwei weitere Möglichkeiten. Not to speak to you. Entweder ich spreche gar nicht zu dir. Or speak to you as to an immature person. Oder ich spreche zu dir wie zu einem unreifen Menschen. Now, do you like to have serious spiritual conversations with immature people? Gefällt es dir, ernsthafte geistliche Gespräche mit unreifen Menschen zu führen? I personally don't enjoy them. Ich persönlich genieße das nicht. And yet the Apostle Paul said it was not even possible to speak to them like to mature people. Der Apostel Paulus sagte jedoch, dass es nicht einmal möglich gewesen sei, mit ihnen wie mit reifen Menschen zu sprechen. Now, here is a question that so many Christians have asked. Hier eine Frage, die viele Christen schon gestellt haben. How do you define spiritual maturity? Wie definiert man geistliche Reife? You know, and I've heard so many sermons about spiritual maturity. Ich habe schon so viele Predigten über geistliche Reife gehört. And probably there are different aspects to apply maturity. Und wahrscheinlich gibt es verschiedene Aspekte, die auf Reife zutreffen. But the Apostle Paul actually defines exactly what spiritual immaturity is. Aber der Apostel Paulus definiert genau, was geistliche Unreife ist. Do you know, it is so important to understand a key here in Christian life. Es ist so wichtig, hier einen Schlüssel im christlichen Leben zu verstehen. Spiritual maturity has nothing to do with how long you've been a Christian. Geistliche Reife hat nichts damit zu tun, wie lange du schon Christ bist. And having been a Christian leader for more than 4 decades, da ich seit mehr als 4 Jahrzehnten als christlicher Leiter tätig bin, this is a pain I carry in my heart. Trage ich diesen Schmerz in meinem Herzen. And I think every sincere servant of the Lord will carry the same pain. Und ich denke, dass jeder aufrichtige Diener des Herrn den gleichen Schmerz empfindet. See, we can't serve Jesus out of passion for Jesus alone. Wir können Jesus nicht nur allein aus Leidenschaft für ihn dienen. That's a very, very dangerous thing. Das ist äußerst gefährlich. Now, passion for Jesus is important. Die Leidenschaft für Jesus ist wichtig. But if passion for Jesus is your only motive why you serve Jesus, you will become a dangerous person. Aber wenn die Leidenschaft für Jesus dein einziges Motiv ist, warum du Jesus dienst, wirst du zu einer gefährlichen Person. Because you will use your passion to push you towards fulfilling a vision. Denn du wirst deine Leidenschaft benutzen, um dich zur Erfüllung einer Vision zu treiben. And then you will hurt people on the way. Und auf dem Weg dorthin wirst du Menschen verletzen. So, to serve Jesus means we also have to deeply love people. Jesus zu dienen bedeutet auch, dass wir die Menschen zutiefst lieben müssen. And if you deeply love people, wenn du Menschen zutiefst liebst, it has to hurt your heart to know that people could already be mature, but they are not. Muss es dir im Herzen wehtun, wenn du weißt, dass Menschen schon reif sein könnten, es aber nicht sind. Paul carried this pain. Paulus trug diesen Schmerz in sich. Paul said that he has birth pains for the church until they become mature in Christ. Paulus sagte, dass Geburtswehen für die Gemeinde hatte, bis sie in Christus reif geworden ist. So, my pain that I have is this. Ich trage folgenden Schmerz in mir. I know people who have been Christians for 20 years and more and are not spiritually mature. Ich kenne Menschen, die seit 20 Jahren und mehr Christen sind und trotzdem geistlich nicht reif sind. And I know others who've been Christians for 6 months or a year and they are quite mature. Ich kenne aber auch Menschen, die erst seit 6 Monaten oder einem Jahr Christen sind und schon ziemlich reif sind. And the real big pain is knowing that those who've been 20 years in immaturity could have been mature 19 years ago. Besonders schmerzhaft ist es zu wissen, dass diejenigen, die seit 20 Jahren unreif sind, schon vor 19 Jahren reif gewesen sein könnten. Or maybe even 20 years ago. Oder vielleicht sogar vor 20 Jahren. Right after they got saved. Gleich nachdem sie gerettet wurden. So I want you to really grab hold of the first lesson today. Deshalb möchte ich, dass du die erste Lektion heute wirklich verinnerlichst. That spiritual maturity has absolutely nothing to do with how long you've been a Christian. Geistliche Reife hat absolut nichts damit zu tun, wie lange du schon Christ bist. It has to do with heart attitudes and response to God. Sie hat etwas mit der Herzenshaltung und der Reaktion auf Gott zu tun. Once I learn to respond to God right, wenn ich lerne, auf Gott richtig zu reagieren, respond to his loving discipline, auf seine liebevolle Disziplin zu reagieren, become more like him and not more like my heroes in this world. Ihm ähnlicher zu werden und nicht meinen Helden in dieser Welt. Display character of love. Einen Charakter der Liebe zu zeigen. I can grow very quickly into Christian maturity. Kann ich sehr schnell zur geistlichen Reife heranwachsen. So before I go and finish this verse, bevor ich diesen Vers zu Ende betrachte, and show you what Paul says what spiritual maturity or immaturity is, und dir zeige, was Paulus mit geistlicher Reife oder Unreife meint, I'm going to do that tomorrow. Das werde ich morgen tun. But before I finish, I want you to do a little thing for me. Möchte ich, dass du eine Kleinigkeit für mich tust. I want you to quiet your heart and say, Holy Spirit. Ich möchte, dass du dein Herz zur Ruhe bringst und sagst, Heiliger Geist. Do you think that I'm a spiritually mature person? Glaubst du, dass ich ein geistlich reifer Mensch bin? Not am I righteous in Christ Jesus? Am I perfect in Christ Jesus? We all are. Frage nicht, bin ich gerecht in Christus Jesus und vollkommen in Christus Jesus? Das sind wir alle. No, but do I express in my daily life true spiritual maturity? Sondern bringe ich in meinem täglichen Leben wahre geistliche Reife zum Ausdruck? Ask this the Holy Spirit. Frage das den Heiligen Geist. And then ask him if you are not mature spiritually, in which areas you are not mature. Und frage ihn, wenn du geistlich nicht reif bist, in welchen Bereichen du nicht reif bist. And then you will see, it will be a wonderful journey to become very quickly very mature. Dann wirst du sehen, dass es eine wunderbare Freude ist, sehr schnell sehr reif zu werden. See you tomorrow. Bis morgen.